So instead of having this abstract, weird idea of this spiritual kingdom that's floating around in the universe. Anstatt diese abstrakte, verworrene Vorstellung von diesem geistlichen Königreich zu haben, das im Universum herumschwebt, here's what you need to see. Musst du Folgendes sehen. There is a spiritual world that is as real as the natural world. Es gibt eine spirituelle Welt, die genauso real ist wie die natürliche Welt. Spiritual world is governed by spiritual laws. Die geistliche Welt wird durch geistliche Gesetze regiert. That God has very clearly established. Die Gott sehr klar aufgestellt hat. So through these spiritual laws, everything that either one of those kingdoms desires to execute can be executed. Durch diese geistlichen Gesetze kann alles, das eines der beiden Königreiche ausführen möchte, ausgeführt werden. So if there's a person who is in the kingdom of darkness, because he's not a Christian. Wenn jemand im Königreich der Finsternis ist, weil er kein Christ ist, he's not saved by the finished work of the cross and therefore has not been moved into the other kingdom. Ist er nicht durch das vollbrachte Werk am Kreuz gerettet, wurde er daher nicht in das andere Königreich verschoben. But this person, even though being in the kingdom of darkness, does not surrender to the suggestion of the darkness. Aber wenn diese Person, obwohl sie im Reich der Finsternis ist, sich nicht der Vorstellung, den Vorgaben der Dunkelheit hingibt, chooses not to hate but love, sich entscheidet nicht zu hassen, sondern zu lieben, chooses not to live in greed but in generosity, sich entscheidet nicht in Gier zu leben, sondern in Großzügigkeit. What's happening? Was geschieht dann? This person will not go to heaven because righteousness is only obtained by faith in the work of the cross. Diese Person wird nicht in den Himmel gehen, weil Gerechtigkeit nur durch Glauben an das Werk am Kreuz erlangt wird. Yet this person will not be an expression of darkness on earth, but an expression of light. Und doch wird diese Person nicht Ausdruck der Finsternis auf der Erde sein, sondern sie bringt das Licht zum Ausdruck. So here is what we've done. Wir haben Folgendes getan. We have thought that good people deserve to go to heaven. And bad people deserve to go to hell. Wir dachten, dass gute Menschen es verdient haben, in den Himmel zu kommen und schlechte Menschen es verdient haben, in die Hölle zu kommen. No, everybody deserves to go to hell. Nein, jeder verdient es, in die Hölle zu gehen. Heaven cannot be earned by anything. Der Himmel kann durch nichts verdient werden. Only by faith in that Jesus paid for my sin. Nur durch Glauben, dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat. You know, that's the bottom line. Das ist die Quintessenz. But going to heaven and having my sins forgiven or surrendering to one of those two kingdoms are two different things. In den Himmel zu kommen und die Vergebung meiner Sünden zu haben oder sich einem dieser beiden Königreiche zu unterwerfen, sind zwei verschiedene Dinge. You know, there is this endless discussion about Ananias and Sapphira. Da gibt es diese endlose Diskussion über Ananias und Sapphira. So did they go to heaven, did they not go to heaven? Kamen sie in den Himmel oder kamen sie nicht in den Himmel? Well, first of all, I don't know. I haven't seen them when I was in heaven and I don't know where they are. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gesehen, als ich im Himmel war und ich weiß nicht, wo sie sind. But the question is very simple to answer. Doch, es ist sehr leicht, die Frage zu beantworten. If they accepted Jesus Christ as their Savior, the one who forgives their sins, they're in heaven, even with the mess that they made. Wenn sie Jesus Christus als ihren Retter, der ihre Sünden vergibt, angenommen haben, sind sie im Himmel, selbst bei diesen Schwierigkeiten, die sie angerichtet haben. How could they do such a terrible thing? Wie konnten sie so etwas Schreckliches tun? Very simple. Sehr einfach. Look. Schau. Peter said. Petrus sagte. Why have you allowed Satan to fill your heart to lie against the Holy Spirit? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Look. Schau. I have a theory. Ich habe eine Theorie. The theory is that at that time, because there were a few thousand people brand new Christians. Die Theorie ist, dass zu dieser Zeit, weil es einige tausend neue Christen waren. Brand new Christians. Ganz neue Christen. All saved by faith in the cross. Alle durch Glauben an das Kreuz gerettet. Suddenly a lot of them do this crazy stuff to share the things with everybody. Und plötzlich machen viele von ihnen verrückte Dinge und teilen alles mit allen. And I have a feeling, theory, that's only a theory. Und ich habe ein Gefühl, eine Theorie, es ist nur eine Theorie. That Ananias and Sapphira were not the only one to whom the Satan suggested to do that. Dass Ananias und Sapphira nicht die einzigen waren, denen Satan dies vorgeschlagen hat. But they were the only one who surrendered to him by accepting his thoughts and acting upon them. Aber sie waren die einzigen, die sich ihm hingaben, indem sie seine Gedanken akzeptierten und dementsprechend handelten. So you can be within the kingdom yet submitting to the thoughts of the guy from the other kingdom. Du kannst im Königreich sein, dennoch kannst du dich den Gedanken des Typen aus dem anderen Königreich unterwerfen. That doesn't mean you're going to heaven or to hell. That is two separate things. Das bedeutet nicht, dass du in den Himmel oder in die Hölle gehst. Das sind zwei verschiedene Dinge. I give another example. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Mohammed Gandhi. You know, Gandhi was an incredible man. Gandhi war ein unglaublicher Mann. One of my greatest mentors, apart from Jesus Christ, was a personal friend of Gandhi. Walked with him, talked with him, hung out with him. Einer meiner größten Mentoren, abgesehen von Jesus Christus, war ein persönlicher Freund von Gandhi, der mit ihm zusammen war, mit ihm gesprochen und mit ihm Zeit verbracht hat. Gandhi was not a Christian, so that means he didn't go to heaven because he didn't accept the sacrifice of the cross. Gandhi war kein Christ. Er kam nicht in den Himmel, weil er nicht das Opfer des Kreuzes angenommen hat. I mean, maybe he did before he died. I don't know what happened with his deathbed. Vielleicht hat er es kurz bevor er starb. Ich weiß nicht, was an seinem Sterbebett geschah. But throughout his life, he surrendered much more to the thoughts of Jesus Christ in the kingdom of light. Than many Christians did. Doch während seines Lebens lebte er viel mehr gemäß den Gedanken von Jesus Christus, den Gedanken des Königreiches des Lichts, als viele anderen Christen es taten. So, salvation is one thing. Living in the kingdom actively and progressively is another thing. Erlösung ist das eine. Im Königreich aktiv und fortlaufend entsprechend zu leben, ist eine andere Geschichte. You see, Gandhi loved Jesus as a man and the teachings of Jesus. Gandhi liebte Jesus und die Lehren von Jesus als Mensch. And Gandhi submitted to many of the suggestions of King Jesus. Und Gandhi setzte sich vielen Gedanken von König Jesus aus. Much more than many Christians do. Viel mehr als viele Christen es tun. So what happened? Was passierte? Don't crucify me for this. Kreuzig mich nicht dafür. But here is what happened. Folgendes ist passiert. The kingdom of light, the kingdom of God, was expressed through Gandhi much more than through many Christians. Das Königreich des Lichts, das Königreich Gottes, wurde durch Gandhi viel mehr ausgedrückt als durch viele Christen. There were many Christians who expressed the kingdom of darkness very strongly because they listened to these lies and submit to them. Es gibt viele Christen, die das Reich der Finsternis sehr stark ausdrücken, weil sie seinen Lügen zuhören und sich ihnen unterwerfen. So the kingdom clashes constantly. Die Königreiche prallen dauernd aufeinander. And there is another thing why these two kingdoms are in a constant clash. Und es gibt eine weitere Tatsache, warum die beiden Königreiche dauernd aufeinander prallen. And this will not be sorted out until Jesus establishes this kingdom on earth and he is the king that will reign absolute. Und dies wird nicht gelöst werden, bis Jesus das Reich auf der Erde aufrichten wird. Er ist der König, der absolut regieren wird. Here is another reason why these two kingdoms constantly clash. Hier ist ein weiterer Grund, warum diese beiden Königreiche dauernd aufeinander prallen. Because people only understand salvation, but they don't understand there is not a third kingdom. Weil die Menschen nur Erlösung verstehen und nicht verstehen, dass es kein drittes Königreich geben wird. You know, they don't understand. Sie verstehen nicht. That the moment I don't surrender to the kingdom of light, I'm automatically surrendered to the kingdom of darkness because there is no third kingdom. Dass wenn ich mich nicht dem Königreich des Lichts unterwerfe, ich mich automatisch dem Reich der Finsternis hingebe, denn es gibt kein drittes Königreich. That's quite a thought. Was für ein Gedanke. So you think you can be submitted to surrender to your own self, but at that moment you actually surrender to the kingdom of darkness. Du denkst, dass du dir selbst unterstellt bist, aber in diesem Moment gibst du dich dem Königreich der Finsternis hin. Because you don't have a kingdom. Weil du kein Königreich hast. Only the devil has one and God has one. Nur der Teufel hat ein Königreich und Gott hat ein Königreich. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.